zu dir, aber nicht durch die Tür. Ich klopf an dein Fenster an. Ich möchte dir was sagen, ich möchte dich was fragen. Es hängt unser Glück daran. Ich möchte gern dein Herz klopfen hören. Dazu brauchen wir keine Laternen. Wir brauchen kein Kerzen, kein Licht, wenn's Herz unheimlich spricht und sagt dann, ich hab dich so gern, dann leuchten zwei Augen wie die Sterne, schöner als alle anderen, die am Himmel drum wandern. Drum brauchen wir kein Laternen, Schatzel, willst, wir löschen's aus. Ganz allein nur sind. Vom Mond wär's ganz nett, wenn er dann diskret ein Stündel vielleicht verschwindt. Ich möcht gern dein Herz klopfen hören, dazu braucht man keine Laterne. Wir brauchen kein Kerzen, kein Licht, wenn's Herz dann heimlich spricht und sagt es, ich hab dich so gern, dann leuchten zwei Augen wie die Sterne, schöner als alle anderen, die am Himmel drum wandern. Drum brauchen wir kein Laternen, Schatzel, willst, wir löschen's aus. Ist schon finster, also jetzt kann ich's gut hören, mein Herz klopft.